das Land, das einmal mächtig war. Es stellte die Herrschaft des Volkes dar. Davon ist uns nichts geblieben, mit uns ein vernichtendes Spiel getrieben. Deutsche Volk wird überrannt, von wem wird hier besser nicht genannt? Armes Deutschland, was soll das aus dir werden? Armes Deutschland, sie wollen, dass wir sterben. Unser Deutschland, du wirst nie untergehen. Unser Deutschland, wir werden zu dir stehen. Seit unsere Herrschaft beendet ist, sind wir für sie der letzte Mist. Der Sinn des Lebens besteht nur darin Geld, Erlösung gibt's in einer anderen Welt. Hast du den Rücken immer schön gebogen, bist du bei Gott gut aufgehoben. Armes Deutschland, was soll das aus dir werden? Armes Deutschland, die wollen, dass du sterben. Unser Deutschland, du wirst nie untergehen. Unser Deutschland, wir werden zu dir stehen. Andere holt sie in Massen her, an ihnen verdienen sie immer mehr. Wie unser Volk lebt, ist ihnen egal, sie ziehen die Fäden bei jeder Wahl. Ihr lebt, um uns arbeiten zu sehen, und wir müssen ackern, um vor euch zu bestehen. Armes Deutschland, was soll bloß aus dir werden? Armes Deutschland, sie wollen, dass wir sterben. Unser Deutschland, du wirst nie untergehen. Unser Deutschland, wir werden zu dir stehen.